dich hier um mich, denn du bist die Beste für mich, denn deine Liebe ist so groß, ich reiße mich niemals von dir los, ich liebe dich für Allah, denn du bist meine Mutter, denn Jannah liegt unter deinem Fuß, ich reiße mich niemals von dir los, ich erinnere mich, als ich klein war, und du betest für mich zu Allah, und deine Angst um mich war groß, deswegen liest du mich niemals los. Ich bin dir meine Ziehung dankbar und deine Wehen unbezahlbar. Ich bin für dich immer da. Oh, ich liebe dich für Allah. Verzeih mir, wie ich zu dir war. Ich hoffe, du vergisst mir vor Allah. Oh, ich liebe dich, denn du bist in meinem Herzen ein Licht. Jetzt bin ich erwachsen und denk nach, wie ich zu dir war. Ich bereue es sehr, es fällt mir schwer, dies alles ist wie ein weites Meer. Ich weiß nicht, was ich tun soll, diese Dunja ist so schlecht und groll. Deswegen bitte ich dich vor Allah, verzeih mir meine Mutter. Ich liebe dich hier um mich, denn du bist die Beste für mich, denn deine Liebe ist so groß, ich reiße mich niemals von dir los. Ich liebe dich für Allah, denn du bist meine Mutter, denn Jannah liegt unter deinem Fuß, ich reiße mich niemals von dir los. Ich liebe dich, ja, Ummi, denn du bist die Beste für mich, denn deine Liebe ist so groß, ich reiße mich niemals von dir los. Ich liebe dich für Allah, denn du bist meine Mutter, denn Jannah liegt unter deinem Fuß, ich reiße mich niemals von dir los, ich reiße mich niemals von dir los, ich reiße mich niemals von dir los.